Rang 25 habe ich noch einen Buchalarm. Xbox Platz 7, Bügel. Bügel der 3. Polizeieinsatzleitstelle Hamburg, guten Morgen. Ach, bist du das, Heinz? Das ist ja mal ein gutes Omen. Hast du viel zu tun? Onkel Franz? Bitte, diese Leitung ist ausschließlich für Notfälle. Ich bin im Dienst. Ist schon in Ordnung, das hier ist ein Notfall. Und es ist ein gutes Omen. Wie viele Leute seid ihr im Augenblick? Im Augenblick? 6. Aber nur 4 Kollegen sitzen am Telefon, 2 machen Kaffeepause. Im Kabel wird eine alte Monty Python-Folge wiederholt. Sag mal, ist das die Folge, in der die Kellnerin mit den herrlichen Brüsten vorkommt, die eine etwas größer als die andere, der echte alte Welt-Look? Onkel, du und deine Brüste. Ich meine Brüste, die Brüste der ewigen Göttin. Hör zu, Neffe, ich bin gerade 80 geworden. Ja, 80. Ich lebe jetzt schon 80 Jahre. Kannst du dir das vorstellen? Kann ich es mir vorstellen? Wie viel Spaß hatte ich im Leben? Habe ich überhaupt schon mal Spaß gehabt? Wenn es dabei nicht auch irgendwie um göttliche Brüste ging. Ja, schön. Onkel Franz, diese Leitung ist für Notfälle reserviert. Ich rufe dich zurück, wenn ich Kaffeepause habe. Nein, ich habe es dir doch schon mal gesagt, Neffe. Es handelt sich hier um einen Notfall. Hab ein bisschen Geduld mit mir. Wir verschwenden schon nicht das Geld des Steuerzahlers. Ja, was? Willst du etwa Anzeige erstatten? Soll ich einen Streifenwagen vorbeischicken? Bist du zu Hause? Was ist los? Wird bei dir eingebrochen? Viel schlimmer, Heinz, aber warte noch. Ist das nicht nett? 4 Beamte sitzen an den Telefonen und ausgerechnet dich erwische ich. Einer von 4 und Volltreffer. Da kann ja nichts mehr schiefgehen. Was kann nicht schiefgehen? Ich sag's dir, das hier wird ein schrecklicher Notfall. Nur keine Angst, mein Junge. Großes Drama, okay? Dein alter Onkel Franz weiß schon, was er tut. Also, ich habe hier ein paar Geräte installiert, damit ich dich auf dem Laufenden halten kann. Wollte nur mal alles ausprobieren. Du kennst dich doch hier aus, stimmt's? Ich bin oben. Auf deinem Dachgarten? Ja, von hier oben habe ich einen guten Blick auf die Straße vor dem Haus. Auf der Außenalster färben bald die ersten Sonnenstrahlen das Wasser. Es wird wunderschön, Heinz. Dieser dunkelrote Schimmer auf den trägen Wellen. Es ist wunderschön. Eben ist ein Reiher vorbeigeflogen. Eine schwarze Silhouette, als wäre sie aus dem Himmel gestanzt. So gemächlich, so anmutig. Tut mir wirklich leid, dass du in diesem scheußlichen Bunker eingesperrt bist. Onkel, versteh doch, du bringst mich in ernste Schwierigkeiten. Sag mir doch jetzt einfach, um was für einen Notfall es sich handelt. Schlimmer als Einbruch? Du wirst doch wohl nicht von jemandem bedroht, oder? Bist du allein? Dizzy ist bei mir. Komm, Dizzy, sag was zu Neffe Heinz. Hallo, Dizzy. Sag Onkel Franz, dass er gottverdammt endlich auflegen soll. Sag ihm, ich verliere noch meinen Job, wenn er nicht mit seinen blöden Scherzen aufhört. Das ist kein Scherz, glaub mir. Noch bevor der Tag richtig angebrochen ist, gibt's hier lupenreinen Ärger. Alles ganz schrecklich und illegal. Genau das, worum ihr Leute euch immer kümmert. Du tust nur deine Pflicht, Neffe. Onkel, ich muss unser Gespräch jetzt abbrechen. Dann rufe ich eben wieder an. Du kannst nicht verhindern, was gleich passiert. Onkel, bitte. Bist du verrückt geworden? Ich muss diesen Kanal jetzt schließen. Und ich mache ihn wieder auf. Du redest ja genau wie die in Enterprise. Alle Kanäle offen, Captain Kirk. Captain Picard. Das ist mir zu neumodisch. Weißt du noch, was für einen Spaß wir bei den alten Enterprise-Folgen hatten? Bei diesem komischen Arzt. Jim ist tot. Man wusste immer schon vorher, wen sie sich vom Hals schaffen wollten. Onkel Franz, bitte. So ist es schon besser. Du musst mich bei Laune halten. Hast du selbst gesagt, wenn ihr Spinner am Telefon habt und auch nur der geringste Verdacht besteht, dass die Spinner gefährlich sein könnten, dann lasst ihr Jungs sie reden. Bist du gefährlich? Worauf du eine... Ich versichere dir, innerhalb der nächsten Stunde fließt Blut aufs Kopfsteinpflaster und das ist mein Werk. Eine wunderschöne Frau wird misshandelt, die öffentliche Ruhe und Ordnung wird gestört, aber alles in umgekehrter Reihenfolge. Onkel, ich weiß ja, dass du manchmal ein bisschen überspannt bist, aber ich habe noch nie erlebt, dass du auch gewalttätig wirst. Für alles gibt's ein erstes Mal. Ich mache keine Witze. Ruhestörung, Misshandlung einer wehrlosen Frau, ein Toter, ein Psychopath auf dem Dach. In Begleitung seines verrückten Hans. Du hast es erfasst. Onkel, ich... Heinz, wie definiert Charles Willifort? Du hast doch Willifort gelesen, oder? Natürlich. Test, wie definiert Willifort einen Psychopathen? Ein Psychopath kennt den Unterschied zwischen Gut und Böse. Aber es ist ihm scheißegal. Richtig. Psychopathen sind gefährliche Menschen, Wachtmeister Heinz Abelmar. Wenn ich also ein gefährlicher Psychopath bin, und das bin ich, dann lässt du mich besser reden. Ja, sicher. Aber wir sollen den Aufenthaltsort des Psychopathen in Erfahrung bringen. Dann einen Streifenwagen zu dieser Adresse schicken und den Anrufer unterdessen bei Laune halten. Richtig. Ich weiß aber schon, wo du bist. Und deshalb werde ich jetzt einen Streifenwagen rufen. In Ordnung? Noch nicht. Alles zu seiner Zeit. Zuerst möchte ich dich ein bisschen mit der Situation vertraut machen, okay? Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich auf dem Dachgarten bin. Es ist richtig schön hier oben. Die Rosen machen sich prächtig dieses Jahr. Bist du allein? Ein Mann und sein Hahn. Weißt du, vielleicht wird man sich mal an mich als den Mann erinnern, der im Zweiten Weltkrieg für den Bau der U-Boote zuständig war. Aber wenn ich die Wahl hätte... Hat der Mensch überhaupt je eine Wahl, Heinz? Er hat... Du könntest dich jetzt zum Beispiel entscheiden, den Hörer aufzulegen. Das kann ich nicht. Nein. Wie ich gerade sagte, wenn ich die Wahl hätte, dann wäre es mir lieber, wenn man sich an mich als den Mann und sein Hahn erinnert. Hast du diese beschissene Reklame gesehen, in der ein Mann und sein Hund vorkommt, mit der sie einem eine Campingausrüstung andrehen wollen? Die hätten mich und Dizzy nehmen sollen. Onkel Franz? Hast du was getrunken? Am 5. November 1987 habe ich mit dem Trinken aufgehört. Seitdem kein Tropfen mehr, mein Junge. Auch keine Codeinpillen? Codein? Ja, ja, Codein. Nach dieser Muskelzerrung, weißt du noch? Dr. Röttger hat dir Codein verschrieben. Du hast die Dosis verdoppelt und anschließend eine Verstopfung bekommen. Ich musste damals mit dem Klistier rüberkommen. Du bist völlig von der Rolle gewesen. Heinz, beruhige dich, ich habe keine Verstopfung. Ja, ja, schon gut. Ich schicke dir einen Streifenwagen vorbei, okay? Die können kurz mit dir reden, du fühlst dich besser und gehst wieder ins Bett. Ich komme später vorbei. Um zu feiern. Heute ist unser Geburtstag, Neffe, der 1. August. Der Tag des brüllenden Löwen. Heute gehört uns die Welt. Kommst du zum Abendessen? Ja. Danke für die Einladung. Bestimmt. Bestimmt. Du wärst so oder so gekommen. Ja, natürlich. Mit einem Geschenk. Mit einem Geschenk. Mit einem Geburtstagsgeschenk. Mit einem Geburtstagsgeschenk. Was für ein Geburtstagsgeschenk? Hätte ich's mir doch denken können. Du führst so ein tristes Leben, dass du sogar unseren Geburtstag vergisst. Gut, dass ich mir selbst ein Geschenk besorgt habe. Ja. Hör mal. Geht's dir jetzt wieder besser? Onkel, brauchst du noch den Streifenwagen? Gleich, Heinz. Ich gebe dir Bescheid. Gleich, okay. Jetzt zu meiner Ausrüstung hier. Du kennst doch den Efeu an meiner Giebelwand. Darin habe ich unten ein paar gute Mikros versteckt. So kannst du mithören, was unten auf der Straße vor sich geht. Ich inszeniere es wie ein kleines Hörspiel. Die hast du doch früher gemocht. Weißt du noch, wie du immer zu mir gekommen bist? Und ich habe dann das große alte Radio angeschaltet und wir haben uns zusammen Karl-May-Hörspiele angehört. Bleib noch mal eine Sekunde dran. Was ist denn jetzt wieder? Mensch, Onkel, nebenan klingeln ständig die Apparate und ich kann jederzeit einen Anruf kriegen. Du hast einen wichtigen Anruf. versuchst, einen gefährlichen Psychopathen zu beruhigen, der drauf und dran ist, tödliche Ereignisse auszulösen. Blut, eimerweise Blut, Schreie in der Nacht, schnelle Autos und Schüsse. Wie bitte? Das war das Schöne an schnurlosen Telefonen. Der alte Mann marschierte mit dem Ding im Haus herum. Er suchte die Kokosnuss, ja, zwei Kokosnusshälften. Das gehörte zur Herzdiät, die ihm Dr. Rüttger verschrieben hatte. Ach, sowieso alles Scheiße. Weißt du noch, wie die Cowboys die Indianer gejagt haben? Lieber Onkel. So hast du mich früher immer genannt. Was bist du doch für ein reizender kleiner Fratz gewesen. Erinnerst du dich noch? Mein lieber Onkel hast du mich genannt. Du hast was getrunken? Nein, ich schwör's dir, ich bin seit 7 Jahren nüchtern. Die 7 mageren Jahre, Heinz. Nein, nein, keine Angst. Ich fang nicht wieder an, nie wieder. Und wieso bist du so aufgekratzt? Wo ich doch so ein mürrischer alter Mann bin, so ein egozentrischer Alkoholiker, ein reicher alter Kauz, der immer Striptease-Tänzerin mit nach Hause bringt, der dir als Kind das Leben zur Hölle gemacht hat. Deshalb bist du ja auch ausgezogen und auf die Polizeischule gegangen. Heute wohnst du allein und leihst dir in der Stadtbücherei Gedichtbände aus und sammelst Jatzplatten. Du hast nicht mal eine nette Freundin. Ab und zu kommst du mich besuchen und wir verhalten uns immer freundlich und nett. Und da besitze ich jetzt doch tatsächlich die Frechheit, dir die Ohren voll zu quasseln, was? Ja, irgendwas stimmt doch nicht, Onkel. Vielleicht könnte ich mir eine Stunde frei nehmen und zu dir kommen. Soll ich das machen? Nein, aber gleich brauchen wir einen Streifenwagen mit 2 guten Männern. Bis dahin verrate ich dir ein paar Einzelheiten. Hier auf dem Dachgarten befinde ich mich 2 Stockwerke über der Straße. Und gleich geht der Ärger da unten los. Welcher Ärger denn, um Himmels Willen? Einfach nur Ärger. Es reicht jetzt, Onkel Franz. Die Polizei bemüht sich, Ärger zu verhindern. Ich schicke jetzt einen Wagen rüber. Nee, der würde nur eine Weile da unten stehen und... Der Ärger würde feststellen, dass die Gasse blockiert ist und sich einfach woanders entladen. Und dann könnten wir den Spaß nicht hören. Deswegen habe ich doch die Mikros da unten im Efeu versteckt. Ziemlich gute Qualität, Heinz, von der Marine. Ich habe immer noch meine Verbindung. Pass mal auf. Ah, hörst du die Drossel? Schwach. Weil du sie ganz normal übers Telefon hörst. Jetzt pass auf! Geil! Spitzenklasse, Onkel! Nicht schlecht, was? Laut und deutlich. Ich nenne diesen Vogel Miles. Er ist berühmt für ein paar wirklich erstaunliche Improvisationen. Ziemlich guter Sound. Gut, so viel zu den Mikrofonen unten in der Gasse. Dann sind wir jetzt also soweit. Nur noch ein paar Minuten, dann schlage ich Alarm. Du hast diesen Zwischenfall geplant? Neffe, bitte, vergiss nicht, wer ich bin. Mir ist es zu verdanken, dass trotz aller Bombardierungen und Schlachtfeldern in unmittelbarer Nähe den ganzen Zweiten Weltkrieg über U-Boote gebaut worden sind. Gebaut und vom Stapel gelassen wurden. 1 pro Woche, manchmal auch 2. Die meisten Teile wurden in Heimindustrien hergestellt, in Wohnungen der Leute. Weißt du eigentlich, aus wie vielen Einzelteilen ein U-Boot besteht? Und wer war für diese ausgezeichnete Planung verantwortlich? Onkel, das ist doch Geschichte. Heute ist alles in Ordnung. Du bist pensioniert, besitzt eine schöne Villa, hast Ersparnisse auf der Bank und mich. Mein einziger lebender und mich liebender Verwandter und Erbe. Sicher, Onkel. Und du hast Dizzy. Nicht Dizzy. Ich habe ihn einen Teewärmer über den Kopf gestülpt. Armer Düs. Da sind sie ja. Und die Mikros eingeschaltet. Hör jetzt gut zu, Heinz. Ein Porsche? Genau. Du hast gute Ohren. Ist übrigens ein goldener Porsche. Das habe ich nicht gehört. Sag mal, was hat denn um diese Uhrzeit ein Porsche in deiner Straße zu suchen? Du hast doch das einzige Haus in dieser Sackgasse. Erwartest du Besuch? Nicht direkt, Heinz. Zeit für ein Bier. Wie steht's mit dir, Alette? Nein, Freddy. Doch nicht nach dem billigen Champagner im Club. Seit wann gibt's in Freddys schneller Markt billigen Champagner? Das soll wohl ein Witz sein. Sind wir jetzt endlich da, wo ich das Ding ausprobieren soll? Ja. Klingt bestimmt ganz toll über dem Wasser. Oh, ja. Aber nur einmal. Hörst du? Wir wollen schließlich niemanden wecken, Freddy, oder? Das ist doch scheißegal, ob wir irgendwen aus den Federn holen, Alet. So, jetzt lass mal sehen. Das funktioniert. Ich hab's vom Mechaniker an einen Schalter unter dem Armaturenbrett anschließen lassen. Ich glaube, du musst einfach nur einen Knopf drücken. Sind das die Leute, die den Ärger machen werden? Kein Grund zum Flüstern, Neffe. Die können uns doch nicht hören. Mann, du solltest Alet sehen. Ich sehe jetzt genau auf sie runter. Sie trägt wieder diese stramme Bluse. Die hat vielleicht Brüste. Genau dein Typ, Neffe. Eine Mischung aus Marilyn und Marlene. Fassbinder hätte sie geliebt. Fred, lass das bitte. Was denn? Das ist doch Arbeit für die Türken. Das ist doch aufmerksam von mir. Lass das liegen. Bist du Türke oder was? Ich hasse versiffte Bierdosen im Wagen. Onkel? Der Idiot muss zuerst die Zündung einschalten. Wer ist Alette? Wieder eine Stripperin? Dieser Freddy, zu blöd, um eine Sirene einzuschalten. Kein Wunder, dass der Idiot zu älter ist. Was? Eine Stripperin? Ja. Und wenn schon, Fräulein Riegelmann ist eine überaus charmante junge Dame, die ich zufälligerweise in der Stadt kennengelernt habe. Oh, ich dachte, du hättest dir deine Laster abgewöhnt. Den Alkohol, mein Lieber, noch nur, weil ich es satt war, dauernd überfallen zu werden. Wie du bin ich ein großer Verehrer der Weiblichkeit. Doch statt Gedichte über dieses Thema zu schreiben, bin ich ein wenig, wie sagt man, kontaktfreudiger. Onkel, hast du Frau Riegelmann auf der Reeperbahn aufgegabelt? Genau genommen an einer Seitenstraße vor dem Hintereingang von Freddys schneller Mark, ein mieser Laden. Aber so eine reizende junge Dame. Und das trippt sie also? Sie kam mir so einsam und verlassen vor, da habe ich sie eben eingeladen, damit sie Dizzy kennenlernt. Ach, du armer Dizzy! Dein Kopf. Ach ja, der arme Dizzy. Sein Kopf steckte immer noch unter den Teewärmer. Onkel Franz befreite seinen Freund. So, Tiss. Der reife und vermögende Gentleman rettet die holde Jungfer. Wir verstehen uns fabelhaft. Alette kocht, musst du wissen. Unsere Lieblingsgerichte. Nudeln, asiatische Soßen. Und zwar richtig, nicht von dieser Instant-Scheiße. Das kannst du mir glauben. Eins. Alette kann mit Abalonen zaubern. Einfach himmlisch. Erinnerst du dich noch, als du auf dem Gymnasium warst, wie ich dir donnerstags immer Nasi-Goreng machen musste? Frau Riegelmann macht Nasi-Goreng? Und Bami-Goreng mit Krupuk. Oh, du Glückspilz. Aber jetzt steht sie da unten auf der Straße mit ihrem betrunkenen Arbeitgeber vor einem Porsche, richtig? Was also hat diese göttliche Frau, dieser Inbegriff der Verführung, hier zu suchen? Diese Rheinnymphe? Weißt du, sie kommt aus St. Goarshausen, diese Lorelei. Heinz, du musst wissen, dass die Engländer Frauen wie die Lorelei Sirenen nennen. Und das hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht. Also wirklich, der Kerl ist immer noch nicht dahinter gekommen, wie das verdammte Ding funktioniert. Hör dir das an! Scheunapparat. Aua! Ach, was ist denn mit dem scheiß Ding? Wieso zum Teufel funktioniert das nicht? Vielleicht musst du zuerst die Zündung einschalten. Ach, was verstehst du davon, Schlampe? Das Ding ist an die Batterie angeschlossen, genau wie die Scheinwerfer. Und ich muss nicht den Motor anlassen, um die Scheinwerfer einzuschalten, oder? Versuch's doch einfach, Liebling. Versuch's doch einfach, Liebling, blödes Arsch. Ja, weil sie große Titten hat, bildet sie sich ein, sie weiß alles. Sag sowas nicht, Freddy. Tut mir leid, dass es nicht funktioniert. Ja, hat's denn mal funktioniert, hä? Aber ja, der Mechaniker in der Werkstatt hat's getestet. Ach, in der Werkstatt funktioniert immer alles. Eine blöde Idee. Ja, wessen Idee war es denn? Ja, meine. Ja. Ach, tut mir leid. Liebling, ich bin schrecklich müde. Lass uns nach Hause fahren. Ah, okay. Du bist nach Hause. Okay, okay, okay. Ich schalte jetzt die Zündung ein. Ich mach's, wie du es willst. Ich werde es dir beweisen. Dizzy! Das ist ja toll! Dizzy, das riesig große goldene Hähnchen da unten will dein Revier! Das ist ja super! Alles, kann man das Ding noch, kann man es noch lauter stellen? Toll! Zentrale, hier ist Streifenwagen 77. Polizeihauptmeister Hetzel und Polizeimeister Sterz. Danke, 77. Geben Sie Ihre Position durch. Hochallee, Ecke. Wie hieß die Kreuzung nochmal? Innocentia Tata. Wie? Innocentia. Hochallee, Ecke Innocentia. Ja, in welche Richtung gehen wir? Nach Norden. Hochallee, Ecke Innocentia, Richtung Norden. Was gibt's, Zentrale? Dringender Notfall in der Feengasse. Das ist direkt an der Außenalster in Uhlenhorst. In der kleinen Sackgasse gibt es nur ein Haus. Eine prächtige Villa mit Blick aufs Wasser. Und wer sind die Täter? Irgendwelche verdächtigen Personen? Sie finden dort einen goldenen Porsche. Und zwei Verdächtige. Ein Mann und eine Frau. Und wie lautet die Anklage? Trunkenheit am Steuer. Ruhestörung durch Betätigen einer Polizeisirene, die in den Porsche eingebaut ist. Täter belästigen einen alten Mann. Hat der alte Mann Anzeige erstattet? Wohnt er in dieser Villa? Positiv. Polizeihauptmeister Hetzel. Feengasse. Sterz, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Guck mal im Stadtplan nach. Verstanden, Zentrale. Sind schon unterwegs. Polizeieinsatzleitstelle Hamburg, guten Morgen. Wie viele Leute arbeiten jetzt in der Zentrale? Drei. Und zwei in Bereitschaft. Siehst du, ich erwische immer wieder dich. Diesmal war die Wahrscheinlichkeit 1:2. Gar nicht schlecht, Neffe. Die höheren Mächte lächeln. Ach, Ich dachte, an sowas glaubst du nicht. Ich glaube leider an alles Mögliche. Wer könnten denn wohl diese höheren Mächte sein? Lass mich mal nachdenken. Ein alter Mann mit Bart vielleicht, drei fette Zen-Mönche im Hinterzimmer einer Bar, irgendein quallenartiges Wesen, das alles mit seinen Tentakeln umschlungen hat. Irgendwann habe ich das alles mal geglaubt. Deine Sauferei. Damit habe ich am 5. November... 1987 Schluss gemacht. Ja, ich weiß. Aber das war, nachdem ich volljährig geworden bin. Und du bist immer noch... Irgendwie komisch, ich weiß. Ja. Aber die Dinge ändern sich. Du hast doch eingeplant, mich heute zu besuchen, oder? Damit wir zusammen unseren Geburtstag feiern können. Ja, übrigens, herzlichen Glückwunsch, Onkel. Danke gleichfalls, mein Junge. Wir sind uns sehr ähnlich. Wir haben ja sogar am gleichen Tag Geburtstag. Vielleicht wird aus dir ja auch noch mal ein großer Planer. Einer wie du, was? Mit deinen U-Booten im Zweiten Weltkrieg. Wie die Urkraft, die alles in Gang hält. Mit dem Segen der höheren Mächte. Wer immer das auch ist. In letzter Zeit habe ich öfters gedacht, dass ich selbst es vielleicht bin. Du? Ich? Dass ich im Onkel Franz? Ach, Franz, das ist doch nur ein Etikett. Ich meine das wahre Ich. Verstehst du? Das innere Selbst, der große Arrangeur. Du meinst das Unbewusste. Viel tiefgreifender. Heinz, du treibst dich doch dauernd in der Bücherei rum. Du sprichst doch auch Englisch, oder? Nur wenn's Gedichte sind. Gut, was ich dir jetzt sage, hat auch einen kleinen Reim. Eigentlich stammt es aus Indien, aber die Inder sprechen ja auch Englisch. Guru-Zeugs. Hab den Namen von dem Alten vergessen, Nisa irgendwas, wie auch immer. Dieser Mann hat mal gesagt, the universe needs me to be. The universe needs me to be? Ja, ohne mich kein Universum. Das heißt, du meinst, ohne mich existiert nichts anderes? Ja, aber im Augenblick scheine ich und damit das Universum etwas konfus zu sein. Lass es doch mal einen Blick riskieren. Wollen doch mal sehen, was in dem verkehrten Universum da unten gerade los ist. Oh nein! Hoffentlich hast du einen Streifenwagen losgeschickt. Muss jeden Augenblick da sein. Was ist denn los? Das willst du doch nicht wirklich wissen. Onkel. Ich bin bei der Polizei und die Polizei will immer alles wissen. Also gut, ich schalte die Mikrofone wieder ein und du wirst zum Ohrenzeugen. Schlampe. Gib den Autoschlüssel her. Ich will noch mal meine Sirene ausprobieren. Verdammt, das ist meine Sirene. Du hast sie mir doch zum Geburtstag geschenkt. Heinz! Onkel? Du hast doch einen Wagen losgeschickt, oder? Es wird langsam unschön da unten. Hier, hör mal zu. Ich will nicht, dass du den alten Mann weiter belästigst. Gib mir meine Schlüssel. Da. Brenn ihn bitte nicht. Bitte nicht. Du stehst doch sonst drauf. Das tut doch auf. Das tut doch weh. Sehen, ob wir den Gockel da oben noch mal zum Krähen bringen. Ja, Audi! Verschwinden! Nicht sofort auf, es kommt die Polizei! Seit meiner Bewährung ist alles verboten, was ich mache. Mein Nachtclub ist verboten, du bist verboten. Der Porsche ist verboten, aber ich bin ein Löwe. Heute ist der 1. August. Mein großer Tag, ich bin der König. Ich bin der König der Welt! Und ich stehe über dem Gesetz! Hast du das gehört? Ist schon erstaunlich, was? Du und ich und dieses Arschloch, wir haben alle am selben Tag Geburtstag. Aber hör dir nochmal an, dass dieser armselige kleine Löwe rumkrakeelt. Willst du damit sagen, wir sind die besseren Löwen? Die Astrologie sagt, Löwen sind majestätisch. Freddy da unten ist nur egozentrisch. Aha. Wir lieben also unsere Untertanen. Genau. Und Freddy misshandelt seine Untertanen. Genau. Und trotzdem sind wir alle königlich. Die Insignien Meine Villa, Freddys goldene Porsche. Mein rostiges Fahrrad. Ja, es braucht eben seine Zeit, bis man regieren kann. Wir regieren? Was sonst tun, Könige? Ich hab U-Boote gebaut, schnelle Mark Freddy lässt nackte Frauen für sich tanzen, du dirigierst Streifenwagen. Wir arrangieren alles Mögliche, natürlich, innerhalb der uns auferlegten Grenzen. So, und was arrangieren wir sonst noch? Ja, das hängt ganz von unseren jeweiligen Wünschen ab, nicht wahr? Ach, und du meinst, sie lassen sich erfüllen, wenn wir... Wenn wir in der Lage sind, die äußeren Umstände zu manipulieren. Hey, Moment mal. Ich glaube, ich kapiere langsam, was hier abläuft. Mein lieber Onkel, du lernst Frau Riegelmann kennen... Aus St. Goarshausen. Aus dem guten alten St. Goarshausen. Und hier ist sie im großen Sündenpfuhl namens Hamburg, wo sie vom bösen Freddy missbraucht wird. Du willst, dass sie... Ich will sie befreien. Also musst du eine Möglichkeit finden, den bösen Freddy irgendwie loszuwerden. Und wie es der Zufall so will, erzählt dir Frau Riegelmann, dass ihr Schänder bald Geburtstag hat und dass sie noch ein Geschenk für ihn sucht. Und rein zufällig hat er am gleichen Tag Geburtstag wie du. Wie wir. Ja, genau. Und du brauchst selbst ein Geschenk. Richtig. Und Fred und ich fühlen uns beide von Fräulein Riegelmann angezogen. Nur, dass du der Gute bist und Freddy der Böse. Yippie-yay! Yippie-yay! Sherlock Holmes ist gar nichts gegen dich. Jetzt verstehe ich auch, warum du unbedingt Polizist werden wolltest. Ja. Und als du so darüber nachgedacht hast, dass Frau Riegelmann bei der Feier eurer Geburtstage behilflich sein könnte, beide am 1. August, da hast du auch an mich gedacht und daran, wie du mich manipulieren kannst. Ja, die Manipulation. Ja, du hast recht, Diz. Sieht ganz so aus, als würde diese Manipulation außer Kontrolle geraten. Ja, wäre vielleicht nicht dumm, wenn du dafür sorgst, dass der Streifenwagen schneller zum Ziel kommt, Herr Wachtmeister. Wenn ich mit meinem Geburtstagsgeschenk spielen will, dann will ich spielen. Zentrale, Wagen 77. Ja, hier Wagen 77. Ja, was ist denn? Wo bleibt ihr denn, Jungs? Also diese Feengasse. Na was denn? Ihr findet sie nicht? Sterz, wie sieht's aus? Was weiß ich. Warum haben wir eigentlich nie den scheiß Stadtplan im Wagen? Warum sind wir so blöd? Wo sind sie im Moment? Sterz! Ja, woher soll ich das wissen? Du rast doch hier durch die Gegend, wie ich's dauernd irgendwo ab und wendest. Ich glaube, wir sind in Hamburg. Die Zentrale, wir sind in Hamburg. In Hamburg. Sehr witzig. Okay, ihr macht jetzt Folgendes. Haltet an, zieht die Handbremse und macht den Motor aus. Tut mir den Gefallen, ja? Ah, okay. So, was jetzt? Jetzt bleibt ihr sitzen und sperrt die Ohren auf. Franz, habe mal hier. Onkel? Zu Befehl. Sag mal, ist Dizzy da? Na klar. Könntest du ihn mal krähen lassen? Dizzy, komm mal her. So. Und los geht's. Bitte anschneiden, Stats. Der Wagen ist jeden Augenblick da, Onkel. Wird auch langsam Zeit. Hör zu. Na, alter Mann, hast du schon die Bullen gerufen? Im Knast sollst du vermodern, du Arschloch! Ach, Scheiße. Der Kerl fuchtelt da oben im Funktelefon rum. Alette, komm, wir zischen jetzt besser ab. Komm, steig ein. Können wir uns nicht noch ein bisschen die Alster ansehen? Sag mal, bist du bescheuert oder was? Die Bullen kommen jetzt. Steig endlich ein. Freddy, sieh nur, die Sonne geht auf. Scheiß auf den Sonnenaufgang. Wie schön. Brauchst du eine extra Einladung oder was? Steig jetzt endlich in die gottverdammte Karre los. Komm. Stehen bleiben. Polizei. Was ist denn los? Meine Freundin und ich genießen den Sonnenaufgang. Wir haben wohl ein bisschen gefeiert, was? Eine kleine Sauerei. Haben haben wir auch veranstaltet, was? Aber ich bitte Sie. Jetzt spielen Sie doch nicht den Schulmeister. Was soll denn diese Scheiße von wegen wir? Wir haben nicht getrunken. Ich habe keine Ahnung, wer die Bierdosen eingeschmissen hat. Name? Da steht er. Der Wachtmeister mit Stift und Notizbuch. Sagen Sie mal, sind Sie aus einem Comic abgehauen? Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Können Sie sich ausweisen? Hören Sie mal, guter Mann. Ich habe Jura studiert. Summa cum laude. Mhm. Glauben Sie nicht, was? Hier in Hamburg. Alles klar? Ich verstehe mehr vom Strafrecht als Sie, Wachtmeister. Ich bin keineswegs verpflichtet, meinen Ausweis mitzuführen. Tja, dann müssen wir Sie mitnehmen. Und weshalb? Du wirst mit Trunkenheit am Steuer. Umweltverschmutzung, Ruhestörung mittels einer verbotenen Sirene. Heinz, hörst du zu? Natürlich, Onkel. Ich glaube, ich sollte dem Kollegen mitteilen, einen gewissen Franz Habemer festzunehmen. Wohnhaft Feengasse. Wegen was denn? Anstiftung. Zu was? Anstiftung zur Ruhestörung. Durch Betätigen einer Sirene, die ich Alette in wohlüberlegter Absicht gekauft habe, damit diese Freddy zum Geburtstag schenkt, damit der wiederum in meiner Gasse mit dem Ding herumspielt. Und verhaftet wird. Ja, ja, ich weiß, aber das ist doch bestenfalls ein Vergehen. Außerdem dürfte es nicht leicht sein, mir die Anstiftung zu beweisen. Sieh dir dein Verdächtchen doch mal nur an, Heinz. Ich, uralt, kränklich. Dr. Röttger würde nie zulassen, dass ich vor Gericht erscheine. Also ich schalte jetzt die Mikrofone wieder ein. Wachtmeister, ich gebe zu, dass Sie hier ein paar vage Verdachtsmomente haben, okay. Aber Sie werden doch auch zugeben, dass Sie damit nicht durchkommen. Was haben Sie denn schon? Trunkenheit am Steuer? Ich fahre diesen Wagen gar nicht. Tatsächlich habe ich heute nach keine Minute hinterm Steuer gesessen. Hier, meine Freundin, Arlette. Arlette, komm. Lass mich. Sag den netten Polizisten schön Hallo. Komm. Hallo. Guten Abend. Abend. Arlette hat den Porsche gefahren. Ja, und wie war noch mal die andere Beschuldigung? Umweltverschmutzung? Sie haben nicht gesehen, dass ich Bierdosen hier hingeschmissen habe. Soll ich Ihnen mal was sagen? Vergessen wir die ganze Sache. Ich steige jetzt in meinen Wagen. Arlette setzt sich in das Steuer und zeigt dabei ihre wunderbar langen Beine. Und schon sind wir weg, okay? Okay. Sie gehen nirgendwo hin. Öffnen Sie die Motorhaube des Autos. Nein. Also zum letzten Mal. Wenn Sie sich weigern, nehmen wir Sie fest. Jetzt blöffen Sie nicht, Wachtmeister. Es gibt Gerichtsurteile, die ganz klar sagen, dass das Öffnen meiner Motorhaube dem Leeren meiner Taschen gleicht. Das muss ich nicht tun. Uns liegt die Beschwerde eines Anliegers dieser Straße vor, dass Sie eine Sirene betätigt haben. Ach so. Sie meinen den alten Wichser da oben auf dem Dach? Herr Spanner persönlich. Ich habe ihm gesagt, er soll wieder ins Bett gehen, als Arlette und ich hier unten ein bisschen geknutscht haben. Und er angefangen hat, rumzubrüllen. Also, warum brauche ich denn überhaupt eine Sirene? Also, ich bitte Sie. Die Sirene ist im Kofferraum. Was haben Sie da gesagt, Fräulein? Die Sirene von der Sirene ist im Kofferraum. Was, Arlette? Sag mal, bist du verrückt geworden? Meine Geduld geht zu Ende. Entweder Sie öffnen jetzt den Kofferraum oder mein Kollege wird ihn gewaltsam öffnen. Genau. Ich hol schon mal das Brecher. Okay, okay. Schon okay. Ich mache auf. Bitte sehr. Da ist sie, Ihre heißgeliebte Sirene. Bauen Sie sie aus und verpassen Sie mir einen Strafzettel, wenn Sie es nicht lassen können. Bitte, wegen so einer Kleinigkeit müssen wir doch kein großes Theater machen. Was wird das Strafgesetzbuch schon verlangen? 50 Mark? Eine hübsche Freundin hier hat mir die Sirene zum Geburtstag geschenkt. Und sie hat das Ding mal kurz aufheulen lassen, weil es am Wasser so gut klingt. Und ich hab's irgendwie nicht richtig zu schätzen gewusst. Und ich war nicht dankbar genug. Und jetzt ist sie sauer auf mich, Arlette, okay? Es tut mir leid, ich werfe mich vor dir in den Dreck. Jetzt sei doch nicht sauer auf mich, Liebling! Polizeimeister, entfernen Sie die Sirene aus dem Wagen. Zu Befehl, Polizeihauptmeister. Herr Wachtmeister? Ja, mein Fräulein. Könnten Sie sich bitte mal mein Gesicht ansehen? Machen Sie Ihre Taschenlampe an. Arlette, was soll denn das jetzt wieder? Ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Ihre Wangen sind stark gerötet und geschwollen. Dieser Mann hat mich geschlagen. Wollen Sie Anzeige erstatten, mein Fräulein? Wegen Körperverletzung? Arlette, bitte. Herr Wachtmeister, hören Sie es. Es tut mir ja wirklich leid, aber Arlette ist masochistisch veranlagt. Sie kann nicht, wie soll ich sagen, sie kann keine Lust empfinden, es sei denn, man fügt ihr Schmerzen zu. Stimmt das? Nein. Sind Sie sicher? Ja! Alette, es reicht jetzt. Es tut mir leid, dass ich gemein zu dir war. Ich war müde. Ich habe mich nicht so gut gefühlt, wirklich. Ich liebe dich. Du liebst mich doch auch. Ich kann es nicht ausstehen, wenn du mich schlägst. Bitte, Liebling, fahr mich jetzt nach Hause. Also, ich muss ihn noch mal fragen. Bleiben Sie dabei, dass dieser Mann Sie ins Gesicht geschlagen hat? Liebling, bitte, bitte. Ich beschuldige diesen Mann, dass er mich ins Gesicht geschlagen und mit seinem Gürtel ausgepeitscht hat. Ausgepeitscht? Meine Güte. Mit dem Gürtel, den er da trägt? Ja, mit dem Gürtel da, mit der Totenkopfschnalle. Was ist? Die ist doch völlig verrückt. Wachtmeister, hören Sie, Sie wissen doch, dass es nie zu einer Verhandlung kommen wird. Sie wird alles zurücknehmen. Das machen Frauen doch immer. Wie heißen Sie bitte? Riegelmann, Alette Riegelmann. Ja, Fräulein Riegelmann, ich fürchte, dieser Mann hat recht. Deshalb frage ich Sie jetzt noch einmal. Sollen wir diesen Mann festnehmen? Ja. Wie heißen Sie, mein Herr? Siegfried Rauter. Drehen Sie sich um, Rauter. Hände aufs Dach und spreizen Sie die Beine. Hörst du noch zu, Heinz? Ja. Ja, bitte, Onkel Franz. Schalt die Mikros wieder ein. Jetzt kommt's. Das wird meine Theorie beweisen. Über Zuhälter, verstehst du? Weil sie sich gegen die Frau versündigen, die sie insgeheim anbeten, sind Zuhälter labil, was sie wiederum gefährlich macht. Hey, pass auf, du Arschloch! Der Wachtmeister hat gesagt, du sollst deine Pfoten aufs Dach legen! Warum haben Sie Ihre Kanone gezogen, Wachtmeister? Sind Sie nervös? Erste Waffe? Also zum letzten Mal, drehen Sie sich um! Nein! Und was macht ihr zwei jetzt? Wollt ihr mich abknallen, ja? Glaubt ihr vielleicht, ich habe Angst? Seien Sie vorsichtig, er hat schon mal jemanden erschossen. Siegfried Rauter, wenn Sie nach Ihrer Waffe... Scheiße, Mann, sind Sie verrückt! Finger weg von der Kanone! Fallen lassen! Ich denke ja gar nicht dran. Hatte ich also recht, was? Mein Gott, Onkel! Planen, manipulieren, eine Herausforderung, Neffe. Es ist immer wieder anders. Aber... Ein weiteres U-Boot in einem feindlichen Meer, hm? Onkel Franz. Eine weitere Herausforderung. Und was ist aus diesen U-Booten geworden, Onkel? Na? Nur um dir selbst ein Geburtstagsgeschenk zu machen. Hast du doch nicht... Onkel? Ich bin hier, mein Junge. Wir sehen uns heute Abend. Vergiss das nicht. Ja. Heinz machte Feierabend, ging nach Hause, aß ein Omelett, schlief fast den ganzen Morgen bis in den frühen Nachmittag hinein, zog eine graue Baumwollhose, einen blauen Kaschmirpullover und ein Halstuch mit kleinen babyblauen Schildkröten darauf an, kaufte eine Schachtel Pralinen mit Macadamia-Nüssen und ließ sie als Geschenk einpacken, kaufte 2 Dutzend Tulpen, fuhr mit seinem Fahrrad zur Außenalster und klingelte bei seinem Onkel. Ja, was ist denn? Tür aufgelassen. Nasi goreng. Onkel? Onkel! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Onkel, bist du in der Küche? Kann ich reinkommen? Kommen Sie rein, Heinz. Oh, guten Abend. Guten Abend. Alette Riegelmann? Sie kennen meinen Namen, Heinz? Ja. Mein Onkel hat mir von Ihnen erzählt. Hat er Ihnen auch von mir erzählt? Oh ja. Ich kenne Sie besser als Sie mich. Franz hat mir all die vielen Fotos aus der Zeit gezeigt, als Sie noch hier gewohnt haben. Franz? Ihr Onkel. Ah ja. Ich mag ihn. Das sieht ja toll aus. Dann spielen Sie heute also die Köchin. Na, das wird ja ein Festessen. Wissen Sie, Sie haben den Tisch genauso gedeckt, wie wir es früher immer gemacht haben. Hab ja nur zwei Gedecke. Eins ist für Sie. Leisten Sie uns denn nicht Gesellschaft? Heinz, hier, nehmen Sie. Franz, Ihr Onkel, wollte, dass Sie jetzt einen Whisky trinken. Er hat gesagt, manchmal mögen Sie Whisky. Ein Early Times. Ja, vielen Dank. Auf Ihr Wohl. Sie trinken nichts, Alette? Ich trinke Wein. Auf Ihr Wohl. Auf Ihr Wohl. Early Times, hm? Ja, ein bisschen sentimental. So. Wo ist denn nun der alte Mann? Macht er gerade sein Nickerchen? Er ist nicht hier, Heinz. Ist er ausgegangen? Wahrscheinlich ist er runter zu den Enten, ne? Ihr Onkel Franz ist tot. Warum setzen Sie sich nicht? Nein, vielleicht lieber nicht auf den Stuhl. Da ist er gestorben. Er musste nicht leiden. Als ich heute Nachmittag hergekommen bin, haben Sie ihn rausgetragen. Da war er schon tot. Dr. Röttger war hier. Dr. Röttger hat gesagt, Franz habe ihn heute Nachmittag angerufen, weil er Schmerzen hatte und glaubte, er müsse wahrscheinlich ins Krankenhaus. Das muss ein schrecklicher Schock für Sie sein. Sie haben sich so nahe gestanden. Ja. Worin ist mein Onkel gestorben? Sein Herz war nicht in Ordnung. Aber einen Herzinfarkt, den kann er doch unmöglich geplant haben. Codein. Er lag schon im Koma, als Dr. Röttger eintraf. Er hatte sich einen Zettel an die Jacke geheftet. Dr. Röttger hat ihn mitgenommen. Den Zettel. Keine Polizei? Ein Inspektor ist hier gewesen. Er hat ein Protokoll aufgenommen. Alles war in Ordnung. Was stand denn auf diesem Zettel? Dass er nicht mehr länger leben wollte und dass er sich in letzter Zeit schwach fühlte und nicht in einer Anstalt dahin vegetieren wollte. Und danke. Danke für was? Ich weiß es nicht. Danke an wen? Das stand da nicht. Moment, wussten Sie, dass mein Onkel sich umbringen wollte? Nein. Wir wollten eigentlich heute Abend zu dritt essen. Also hat er es Ihnen gegenüber mit keiner Silbe erwähnt? Nein. Aber er hat mir einen Brief hinterlassen. Im Pfefferminzglas. Er wusste, dass ich immer ein Pfefferminz lutsche, wenn irgendwas passiert. Was stand denn in Ihrem Brief? Ich zeige Ihnen den Brief später. Ja. Dann sollen wir jetzt also essen. Er hat gesagt, Sie mögen indonesische Küche. Ja, meine Eltern haben auf Java gelebt. Dann mögen Sie auch Krupuk? Ja. Und mich? Ja. Sie mögen mich? Ich glaube, ja. Sie sind wunderschön. Eine Mischung aus Monroe und Dietrich? Ja. Ihre Lieblingsstars, stimmt's? Ja. Ich würde gut in einen Fassbinder-Film passen. Sie mögen doch Filme von Fassbinder, oder? Ja. Kommen Sie. Ich stelle diese wunderbaren Tulpen in eine Vase. Oh, wie ich sehe, haben Sie ihm auch ein Geschenk mitgebracht. Nur eine Kleinigkeit, Süßigkeiten. Die können wir zum Nachtisch essen. Er hatte auch für Sie ein Geschenk, müssen Sie wissen. Ach ja? Er hat gesagt, es sei ein nützliches Geschenk. Sie sollten eine Weile hierbleiben. Ach so, das Haus. Ja, ja, das riesige Haus. Er hat immer gesagt, ich wäre sein Erbe. Dabei ist es für mich allein viel zu groß. Ja, und viel Geld wird auch noch da sein. Wissen Sie, ich bin es einfach nicht gewohnt, reich zu sein. Wollen Sie etwa sagen, Sie sind glücklich und zufrieden mit Ihrem Leben, so wie es ist? Tja, glücklich. Als ich Sie in der Bücherei gesehen habe, sind Sie mir sehr einsam vorgekommen. Ja, vielleicht. Dann haben Sie möglicherweise gar keine Verwendung für Ihr Geburtstagsgeschenk. Es ist nicht das Haus. Nein? Ich meine, das Geburtstagsgeschenk von Ihrem Onkel. Das Haus gehört nicht unbedingt dazu. Nicht? Ja, was denn? Schauen Sie mich an. Nun, Sie könnten es ja wenigstens versuchen. Mein Gott, dachte Heinz, kann das sein? Kann ich so ein Geschenk wirklich annehmen? Hat's Ihnen gefallen? Nach dem Essen ein Kaffee auf dem Dachgarten. Das hat auch in Ihren Anweisungen gestanden, ja? In diesem Brief, den Sie im Pfefferminz Glas gefunden haben? Ja. The universe needs me to be. Was? Ohne mich kein Universum. Das hat Onkel immer gesagt. In seinem Brief steht noch ein letzter Wunsch. Was denn? Ich soll auf irgend so einen Knopf drücken. Der Kaffee ist wirklich gut. Javanischer Mokka. Oh, hier sind Ihre Pralinen. Wie wär's jetzt damit? Danke. Köstlich. Soll ich jetzt auf diesen Knopf drücken? Nur zu. Franz hat's nur gut gemeint, stimmt's? Das werden wir bald herausfinden. Sie wissen, wozu dieser Knopf da ist? Ja, glaube schon. Würden Sie den Knopf drücken? Ist schon in Ordnung. Das, meine Damen und Herren, war das Kriminalhörspiel »Das Geburtstagsgeschenk« von Jan Willem van de Wetering, aus dem Amerikanischen übersetzt von Jürgen Bürger. Es sprachen Onkel Manfred Steffen, Heinz Maximilian Wigger, Fred Matthias Ponier, Arlette Verena von Beer, Hetzel Peter Rühring, Sterz Gerd Andresen, Erzähler Jan Willem van de Wetering. Technische Realisation Klaus Hoeneß und Waltraud Gruber. Regieassistenz Günter Maurer. Die Regie hatte Hartmut Kirste. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1994.